wieder und bin wieder mal allein. Ich schloss sie, als du sagtest, ich will immer bei dir sein. Hab ich lang geschlafen, uns geträumt und nicht erlebt? Oder war es der Augenblick zu viel für uns und schon war es zu spät? Ich schließe meine Lider, du bist plötzlich wieder da. Ich will sie wieder öffnen, es ist wie es früher war. Hast du nicht was vergessen, nicht versäumt noch was zu sagen? Oder muss ich, was nicht kann, in jedem Augenblick meine Arme und schließ dich in ihnen ein. Ich will sie nicht mehr öffnen, ich will immer bei dir sein. So machst du mich glücklich und ich geb Acht, dass du nicht frierst. Oder ich erdrück dich, dass du an meinem Gedächtnis.